Heute. Das Gesundheitsmagazin. Bei NDR 1 Niedersachsen. Im Studio begrüßt sie Melanie Thieltges. Guten Abend. Es beginnt mit Vergesslichkeit. Schritt für Schritt lassen Gedächtnis und Denkvermögen nach. In Deutschland sind etwa 1,6 Millionen Menschen an Alzheimer oder anderen Arten von Demenz erkrankt. Die meisten sind 85 Jahre und älter. Und da wir Deutschen immer älter werden, gehen Experten davon aus, dass bis zum Jahr 2050 rund 3 Millionen Patienten an Alzheimer oder anderen Demenzformen leiden werden. Bislang ist Demenz nicht heilbar, aber sie ist behandelbar und Betroffene und ihre Familien brauchen Hilfe und müssen oft unterstützt werden. Morgen ist Welt-Alzheimer-Tag. Leben mit dem Vergessen. Darüber sprechen wir in Visite in dieser Stunde. Im Studio begrüße ich Birgit Jaster vom Vorstand der Alzheimer-Gesellschaft in Hannover. Und aus Liebenburg ist Dr. Björn Ahl zu uns gekommen. Er ist Facharzt für Neurologie und arbeitet als Oberarzt am Gerontopsychiatrischen Zentrum im Kreis Goslar. Frau Jaster, die verlegte Brille oder der verlegte Schlüssel oder mir fällt mal so ein Name nicht ein, das kennen ja viele von uns, auch im stressigen Alltag. Aber ab wann sind solche Vergesslichkeiten ernst zu nehmen? Naja, also wenn ich mal etwas vergesse, ist ja immer die Frage, wenn ich etwas vergesse, bin ich dann gleich dement? Das ist natürlich Quatsch, sondern Demenz beginnt dort, wo man häufiger Dinge vergisst, und hellhörig sollte man immer werden, wenn die Dinge aus der Vergangenheit deutlich leichter einfallen und das sogenannte Kurzzeitgedächtnis, also die gerade erlebten Dinge, sehr schnell verloren gehen und wenn es Häufungen gibt. Und dann sollte man in die Diagnostik einsteigen und mal schauen, steckt hinter dieser Vergesslichkeit möglicherweise auch eine körperliche Erkrankung, die sehr wohl therapierbar ist, oder ist da wirklich eine Demenz dahinter? Demenz, Herr Dr. Ahl, das ist ja nicht ein Begriff für eine einzelne Krankheit, sondern ein Sammelbegriff. Was versteht man genau darunter? Man versteht darunter, dass Menschen über einen wahrscheinlich längeren Zeitraum diese Gedächtnisstörungen, aber auch Orientierungsstörungen aufweisen können, dass sie sich beispielsweise verlaufen an Orten, die sie eigentlich kennen müssten, dass sie vielleicht aber auch von der Stimmung her sich ändern, dass sie depressiv werden oder ihr Verhalten anders ist. Die Angehörigen berichten das meistens. Und vor allem wichtig ist, dass der Alltag nicht mehr so funktioniert, wie er mal funktioniert hat. Also die Routinen laufen nicht mehr so, wie sie sollten. Und bei komplexeren Angelegenheiten, da fällt es dann oft sehr wohl ins Gewicht, das, was nicht in Ordnung ist. Die häufigste Form von Demenz und auch die bekannteste ist ja die Alzheimer-Krankheit. Was passiert da genau im Gehirn? Herr Alzheimer hat ja schon vor über 100 Jahren Dinge herausgefunden, die immer noch ihre Gültigkeit haben, dass also in bestimmten Bereichen des Gehirnes Veränderungen vor sich gehen. Im Grunde ist es so eine Art, ja, die Müllabfuhr nicht richtig funktioniert, sage ich mal. Also es fallen Eiweiße im Gehirn an, über viele, viele Jahre oder sogar Jahrzehnte, weiß man heute, die Gehirnzellen am richtigen Arbeiten hindern, die Ernährung der Gehirnzellen verändern oder verhindern, und somit kann die Gehirnzelle nicht mehr überleben, stirbt ab. Und in den Bereichen, wo das viel passiert, gibt es dann entsprechend die Ausfälle. Nun gibt es ja wahrscheinlich Risikofaktoren. Nicht alle Menschen sind von Alzheimer betroffen, zum Glück. Welche Risikofaktoren sind das? Der Hauptrisikofaktor ist das Alter, weil diese Reparaturmechanismen und Müllabfuhrmechanismen, die sind dann irgendwann so gestört, dass es nicht mehr aufrechtzuerhalten ist. Je älter jemand wird, desto größer die Wahrscheinlichkeit, dass diese Zellen kaputt gehen. Es gibt natürlich Risikofaktoren im Laufe eines Lebens. Die sind im Wesentlichen die üblichen Risikofaktoren, die auch bei Gefäßerkrankungen vorkommen. Hoher Blutdruck, eine Zuckererkrankung, Cholesterin zu hoch, aber auch andere, die zum Beispiel auch in psychischen Störungen zu suchen sind. Also wiederholte, schwere, depressive Episoden können auch dazu beitragen. Aber auch Medikamente beispielsweise. Ist Alzheimer vererbbar? Es gibt einen ganz geringen Prozentsatz, wo eine Vererbbarkeit vorhanden ist. Das kann man genetisch untersuchen, macht man aber nicht in der Routine. Dadurch, dass die Menschheit älter wird, ist einfach die Wahrscheinlichkeit viel größer, dass man jemanden in der Familie hat, der auch davon betroffen ist. Sie haben als Risikofaktor Bluthochdruck eben schon angesprochen oder auch Ablagerungen in den Gefäßen. Nun sind Durchblutungsstörungen, spielen ja auch eine ganz große Rolle bei Demenz. Die sogenannte vaskuläre Demenz, die zweithäufigste Form, wird durch Durchblutungsstörungen ausgelöst. Wer ist da besonders gefährdet? Eben die Menschen, die also schon in früheren Jahren diese Risikofaktoren nicht gut sich behandeln lassen. Der Bluthochdruck ist ja eine Erkrankung, die nicht wehtut. Man sieht es dann häufig erst später, wenn man eine Bildgebung vom Gehirn macht, dass dort doch schon fortgeschrittene Schäden vorhanden sind. Die Richtlinien sind ja so, dass der Blutdruck gut gesenkt werden soll, aber eben halt auch nicht zu sehr. Bei den Diabetikern ist es so, dass eben auch da Gefäße nicht mehr gut durchblutet sind, Gehirnareale absterben können. Das ist aber eher im ganz kleinen Bereich, sodass es noch nicht zu Schlaganfällen kommt. Schlaganfälle sind dann etwas größere Gehirnbereiche, die absterben. Und da ist es dann offenkundiger, dass auch Ausfälle vorhanden sind. Das heißt, ich habe auch Möglichkeiten, durch eine gesunde Lebensführung einige der Risiken zu mindern. Unbedingt. Ja, man kann nicht alles ausmerzen, aber das wäre, wenn man das als Erkrankung für sich erkannt hat, danach zu leben, wäre eigentlich eine ganz wichtige Botschaft. Mhm. Frau Jasser, Sie haben eben schon gesagt, kleinere Anzeichen wie Vergesslichkeiten, die sind jetzt noch nicht besorgniserregend. Aber wenn das Kurzzeitgedächtnis etwa betroffen ist, sollte man prüfen. Wie wird denn die Diagnose gestellt? An wen wende ich mich? Zunächst wendet man sich erstmal an den Hausarzt. Der hat Möglichkeiten, mit einfachen Testungen schon mal so eine Vorauswahl zu treffen, ob es möglicherweise in Richtung Demenz geht. Der Hausarzt wird darüber hinaus auch so ein paar körperliche Untersuchungen machen, weil eben, wie Herr Dr. Ahl auch schon ausgeführt hat, durchaus zum Beispiel Blutdruckerkrankungen, Stoffwechselerkrankungen, wie zum Beispiel ein Diabetes, ja auch Erkrankungen sein können, die dazu führen, dass das Auftreten von demenzähnlichen Symptomen vorhanden ist. Manchmal ist es aber auch eine Wechsel- oder Nebenwirkung von Medikamenten, die nicht miteinander harmonieren, die für verschiedene andere Dinge gegeben werden. Und wenn das dann wieder gut eingestellt ist, dann ist die scheinbare Demenz auch wieder verschwunden. Das heißt, es ist auf jeden Fall in der Diagnostik immer angesagt, zunächst einmal eine körperliche Untersuchung zu machen und darüber hinaus eben nochmal demenzspezifische Testungen. Die können zunächst vom Hausarzt gemacht werden. In einer tiefergehenden Diagnostik wird man dann sicherlich entweder in ein gerontopsychiatrisches Zentrum gehen oder zu Fachärzten. Im späteren Verlauf müssen möglicherweise dann auch noch bildgebende Verfahren unterstützend eingesetzt werden. Herr Dr. Ahl, wenn die Gewissheit da ist, es handelt sich um Alzheimer, das ist ja erstmal für den Erkrankten, aber auch für die Familie ein Riesenschock, denn das ganze Leben wird sich verändern, der Mensch wird sich verändern. Wie kann man mit dieser Diagnose umgehen? Wie können Sie die auch schonend beibringen? Das ist in der Tat häufig ein Schock für die Angehörigen und für den Patienten selbst. Manchmal aber auch eine gewisse Erleichterung, dass man etwas gefunden hat für die Dinge, die im Prinzip möglicherweise seit Monaten, Jahren schiefgelaufen sind. Wenn man das Kind beim Namen nennt, ist es manchmal leichter, damit umzugehen. Diese Erfahrung habe ich schon sehr häufig gemacht, dass also die Familie sich auch an bestimmte Stellen wenden kann, sich Hilfe suchen kann, dass die Ärzte wissen, wie sie behandeln können und dass man auch gewisse Risiken quasi im Vorhinein schon abstellen kann. Also dass, wenn jeder weiß, was er zu tun hat, ist es häufig einfacher, mit auch schwierigen Situationen umzugehen. Natürlich braucht die Familie und der Patient dann begleitende Unterstützung, weil auch auf psychologischer Ebene natürlich einiges passiert. Die Vergesslichkeit, die dann möglicherweise gar nicht mehr gemerkt wird, führt häufig zu Konflikten in der Familie. Das aufzudecken erleichtert auch das Miteinander. Ja, und Tipps für den Alltag und für schwierige Situationen, darüber wollen wir gleich noch sprechen. Leben mit dem Vergessen, Alzheimer und Demenz, das ist unser Thema in Visite. Und meine Gäste sind Dr. Björn Ahl und Birgit Jaster. Am Mikrofon Melanie Tieltges. Morgen ist Welt-Alzheimer-Tag. Die Diagnose stellt das Leben von Betroffenen, ihren Partnern und Angehörigen auf den Kopf. Erkrankte und ihre Persönlichkeit, ihr Verhalten verändern sich. Der vertraute Mensch verschwindet schrittweise, wird ein anderer. Das ist schwer zu akzeptieren für Betroffene und für Angehörige. Verständnis für und wertschätzender Umgang mit Demenzkranken stehen an erster Stelle. Immer nachsichtig und geduldig zu sein, fordert pflegenden Angehörigen allerdings einiges ab. Meine Gäste im Studio sind Björn Ahl, er ist Neurologe am Gerontopsychiatrischen Zentrum im Kreis Goslar, und Birgit Jaster von der Alzheimer-Gesellschaft in Hannover. Demenz bedeutet ja nicht, Herr Ahl, dass die Lebensqualität von Erkrankten komplett verschwindet. Sie wird eine andere, aber der Mensch selbst verändert sich natürlich erheblich. Wie erleben das die Patienten selbst? Das ist natürlich schwierig zu sagen, wenn man die Erkrankung selbst nicht hat, aber die Beobachtung von außen ist, dass der Mensch sich selbst eigentlich immer noch als gesund erlebt in vielen Fällen, was ja genau das Problem ist, dass die Umwelt die Vergesslichkeit und die Orientierungsstörung bemerkt, der Patient selbst aber nicht. Und die Konflikte, die merkt er aber schon, und die kränken ihn, die machen ihn traurig, die machen ihn wütend, und die können aber auch im nächsten Moment wieder vorbei sein, weil er praktisch den Konflikt sofort wieder vergessen hat und er ist wieder fröhlich. Mhm. Also er erlebt sich eigentlich als ganz normal. Das heißt, der Erkrankte, die Erkrankte selbst hat auch keinen so großen Leidensdruck wie vielleicht das Umfeld, Frau Jaster. Wie erleben denn die anderen diese Veränderung? Ja, für die Angehörigen ist das sehr häufig sehr, sehr schwierig zu ertragen. Wenn sie am erkrankten Angehörigen irgendwelche Veränderungen feststellen, der aber keinerlei Krankheitseinsicht hat. Besonders häufig schildern uns in der Alzheimer-Gesellschaft die Angehörigen in den frühen Stadien der Demenz die Unsicherheiten. Also wenn es weiter fortgeht, geschritten ist, dann ist die Diagnose eindeutiger, dann ist auch eindeutiger, wo die Defizite möglicherweise sind, und der Umgang fällt vielen Angehörigen leichter. Aber gerade in der Anfangszeit, wenn es so kleine Aussetzer gibt, wenn das immer noch sehr tagesformschwankend ist, es Tage gibt, wo alles ganz wunderbar funktioniert und Tage gibt, an denen eben wenig funktioniert. Da schildern Angehörige uns sehr, sehr oft, wie schwierig es ist, sich darauf einzustellen. Weil wenn sie dann Hilfestellung geben, weil gerade ein schlechter Tag war und der nächste Tag ist aber besser, dann sagt möglicherweise der Erkrankte, ja, warum sagst du mir das? Ich weiß das doch alles. Und er weiß es dann auch in dem Moment. Das heißt, gerade in dieser Anfangszeit finden Angehörige ganz, ganz schwer die Balance zwischen Unterstützung und Bevormundung. Also das ist immer wieder so ein Thema, was sehr stark berührt. Und gerade in der Anfangszeit ist es ja doch auch sehr häufig noch so, dass die Erkrankten auch versuchen, die Symptome zu überspielen, zu verstecken. Und da hilft eigentlich nur ein sehr offener Umgang, aber natürlich trotzdem ein sehr, sehr sensibler Umgang. Denn man möchte ja niemanden bloßstellen oder für dumm verkaufen. Also das ist immer ein sehr schwieriger Balanceakt. Ja, wenn auch dieses Korrigieren und Diskutieren, genau, wollen vermutlich. Genau, ne? Und sehr häufig hören wir dann von Angehörigen solche Aussagen wie, naja, was er verstehen will oder was sie verstehen will, das versteht sie noch. Und da fühlen sich auch Angehörige oft dann nicht ernst genommen. Also da braucht es ganz, ganz viel sensible Begleitung. Diese Absicht, die man immer noch vermutet dahinter, hinter Handlungen jetzt des Erkrankten, Herr Ahl, das ist wahrscheinlich auch ein großes Problem, dass man denkt, ja, eigentlich weiß er sie das doch und jetzt verhält er sich so und so. Muss man sich davon ganz verabschieden? Ja, der Demenzkranke handelt für sich immer logisch. Also so wie er es quasi kennengelernt hat, so macht er es. Es ist nur in der Situation nicht immer adäquat. Nicht? Also es kommt ihm in den Sinn, er muss die Kinder von der Schule abholen und dann muss er los. Mhm. Weil die warten ja auf ihn. Und wenn man sagt, naja, du bist doch jetzt hier schon 75 und die Kinder sind groß, und das versteht er in dem Moment nicht, weil er sich eben viel jünger fühlt und in der Situation eben eigentlich auch richtig handelt und nicht versteht, dass man ihn davon abbringen möchte. Und das ist etwas, was tatsächlich häufig das Problem ist, dass eben man so in verschiedenen Realitäten lebt und die Absicht dahinter natürlich auch nicht immer von den Angehörigen zu verstehen ist. Aber wenn man den Menschen gut kennt, deswegen ist es wichtig, die Biografie eines jeden Menschen, eines jeden Patienten gut zu kennen, dann kann man sich ein bisschen besser darauf einstellen und im Gespräch möglicherweise auch von dieser eigentlichen Absicht ablenken. Aggressionen spielen ja eine große Rolle, das Hadern auch mit der Situation. Frau Jaster, wie kann ich damit umgehen, konstruktiv umgehen? Das ist ja sehr schwer. Ja, das ist sehr schwierig und da gibt es natürlich auch keine Patentrezepte. Also es ist natürlich immer gut, auch da greift die Biografie wieder, wenn ich weiß, welche Dinge ich vielleicht anbieten kann, damit so Anspannungs- und Erregungszustände auch wieder abgebaut werden können. Man muss da immer sehr, sehr individuell auch schauen, was dem Betroffenen in der Situation helfen könnte. Es ist sicherlich ganz wichtig, nicht mit Gegenaggressionen zu reagieren, sondern eher zu schauen, wie man Situationen deeskalierend wieder entspannen kann. Ist es gut, den Tagesablauf zu strukturieren, zu sagen, es gibt fixe Termine, Dinge, die wir gemeinsam machen? Rituale spielen eine große Rolle. Rituale sind wichtig, einfach weil sie auch einen hohen Wiedererkennungswert haben und damit auch den Erkrankten immer wieder Orientierung und Halt geben. Was kann ich mir, Herr Ahl, mit Demenz im Frühstadium überhaupt noch zutrauen, wenn wir auch ans Autofahren denken? Im Grunde sehr vieles, weil, wie Frau Jaster schon sagte, ist auch vieles tagesformabhängig. Das Autofahren ist natürlich ein Thema für sich. Da machen sich auch die Fachgesellschaften sehr intensiv Gedanken darum. Ist das noch erlaubt? Ist es nicht erlaubt? Generell gibt es kein Fahrverbot für Demenzerkrankte im leichten Stadium, sofern sie sich bislang auch nie was zu Schulden haben kommen lassen. Und die Empfehlung ist, dass wenn doch mehr Orientierungsstörungen vor allem auftreten oder auch Konzentrationsstörungen, die natürlich dann auch Einfluss auf die Fahrtüchtigkeit haben können, dann sich entsprechend auch untersuchen zu lassen und gegebenenfalls darauf einzuwirken, das Auto eher stehen zu lassen. Das führt aber auch nicht selten zu Konflikten. Ja, es gibt eine besondere Demenzform, die für die Fahrtauglichkeit besonders kritisch ist, Herr Ahl. Sie meinen die frontotemporale Demenz, die ja häufigerweise auch schon im jüngeren Alter, also zwischen 50 und 60, beginnen kann und nicht unbedingt mit Gedächtnis- und Orientierungsstörungen losgeht, sondern eher mit Veränderungen der Persönlichkeit, des Verhaltens, also dass dann tatsächlich auch aggressiveres Verhalten plötzlich hervorkommt bei Menschen, die das eigentlich sonst nie so gezeigt haben. Also das ist tatsächlich ein Problem. Diese Demenzform ist allerdings doch recht selten. Ich kann ja prüfen lassen, wie gut die Fahrtauglichkeit noch ist. Das macht zum Beispiel der ADAC oder auch andere Behörden, an die ich mich wenden kann. Wenn nun mein Angehöriger gar keine Einsicht zeigt, Frau Jaster, kann da auch das letzte Mittel sein, den Autoschlüssel zu verstecken? Ja, das kann ein Mittel sein, aber das ist natürlich nicht unumstritten, weil wir uns da immer in dem Spannungsfeld bewegen. Auf der einen Seite wollen wir ja den Erkrankten nicht bevormunden und wollen ihn nicht sozusagen entmündigen. Auf der anderen Seite muss man manchmal, wenn die Gefährdung der Umwelt zu groß wird, zu kleinen Tricks greifen. Und dazu kann gehören, den Autoschlüssel nicht mehr ganz so sichtbar und präsent zu haben. Manchmal hilft es auch, wenn Angehörige dann das Auto in einer Seitenstraße parken und nicht mehr direkt vor dem Haus, sodass es nicht mehr so gut sichtbar ist. Oder wenn man sagt, ja, jetzt hat gerade das Enkelkind das Auto und ist damit unterwegs oder das ist gerade in der Werkstatt und das dauert ein bisschen länger. Wobei das natürlich immer auch ethisch sehr umstritten ist, weil es ist letztlich auch ein Belügen letztlich des Demenzerkrankten. Klar, mit der Motivation zur Vermeidung von Konflikten, aber auch das bedarf immer einer sehr guten Abwägung, welches da der richtige Weg ist. Es ist kein ganz einfaches Thema. Und selbst wenn man es in einer Situation schafft, dass man vielleicht den Erkrankten dazu bewegt, auch seinen Führerschein abzugeben und zu sagen, okay, ich fahre jetzt nicht mehr Auto, dann heißt das nicht unbedingt, dass er das am nächsten oder übernächsten Tag noch weiß, sondern es kann dann trotzdem so sein, dass dann auch Tage später wieder der Wunsch nach Autofahren entsteht. So kleinere Kniffe bei Gefahren im Alltag, ich denke da zum Beispiel an den Herd oder den Gashahn, die spielen wahrscheinlich auch eine Rolle, wenn man den Haushalt sichern will, Herr Ahl. Ja, also da gilt eigentlich, dass man den Herd einfach abklemmen sollte. wenn da kein Strom drauf ist, kann auch nichts passieren. Das ist ja ein sehr häufiges Argument auch der Angehörigen. Er oder sie hat den Herd angelassen. Ich frage natürlich jetzt mal so in die Runde, wer hat das noch nicht getan? Also das ist ja jedem schon mal passiert. Man kann es dann verhindern, dass man einfach das abklemmt. Das Gerät steht dann da noch, ist aber nicht benutzbar. Bei dem Gas ist es je nach Versorgungslage des Hauses natürlich schwierig, aber der Gasherd sollte dann auch schon aus sein. Also versuchen, die Wohnung, solange jemand dann alleine darin wohnt oder möglicherweise auch mit Partner, das sind ja oft dann auch hochbetagte Menschen, so zu sichern, dass eben nicht einfach aus Unvorsicht sowas passieren kann, dass andere oder eben der Mensch selbst zu Schaden kommen kann. Alltag mit Alzheimer und Demenz, das ist unser Thema in der Visite, und über Behandlungsmöglichkeiten werden wir gleich noch sprechen. Sie hören Visite bei NDR1 Niedersachsen, am Mikrofon Melanie Tieltges, und meine Gäste im Studio sind der Neurologe Björn Ahl und Birgit Jaster. Sie ist die zweite Vorsitzende der Alzheimer-Gesellschaft in Hannover. Auch wenn Alzheimer und andere Demenzformen nicht heilbar sind, ist es möglich, die Lebensqualität Betroffener zu verbessern und zu erreichen, dass der Abbau von Nervenzellen und der Gedächtnisverlust verlangsamt werden. Medikamente können zum Beispiel helfen, den Verlauf der Krankheit zu verlangsamen. Herr Dr. Ahl, helfen solche Medikamente deshalb nur im Frühstadium? Nein, sie helfen eigentlich in allen Stadien der Alzheimer-Erkrankung. Es gibt ja verschiedene Medikamente. Die einen sind zugelassen für die leichten bis mittleren und andere für mittlere bis schwerere Stadien. Wichtig ist darauf hinzuweisen, dass nicht plötzlich das Gedächtnis, wie es früher war, wieder auftritt, sondern eben, wie Sie schon sagten, die Krankheit eher verlangsamt fortschreitet. Aber wichtig wäre mir auch darauf hinzuweisen, dass die Verhaltensauffälligkeiten, die mit den Gedächtnisstörungen ja einhergehen, dass die dadurch minimiert werden können. Und die können tatsächlich bis ins späte Stadium auch minimiert werden. Das gilt nicht für alle Patienten. Man kann aber eben noch nicht vorhersagen, welche besser und welche schlechter darauf ansprechen. Also das muss genau eingestellt und auch ausprobiert werden. Gibt es Nebenwirkungen, die sehr störend sind? Also es gibt natürlich Nebenwirkungen wie bei allen Medikamenten. Man muss gerade am Anfang beachten, dass Menschen, die zum Beispiel Herzerkrankungen haben oder Magen-Darm-Erkrankungen, dass die möglicherweise eine bestimmte Sorte dieser Medikamente eher nicht bekommen, weil die dann in diesem Bereich tatsächlich schneller Nebenwirkungen bekommen können. Es ist eben wichtig auch zu sagen, wenn das Medikament neu eingestellt wird, dass eben auch Nebenwirkungen vorübergehend 1, 2, 3 Tage da sein können, die dann wieder verschwinden. Beispielsweise ein leichter Durchfall oder auch eine leichte Übelkeit. Wenn sich allerdings zeigt, dass das Verhalten plötzlich ganz anders ist und dass aggressive Durchbrüche, die vorher nie da waren, auftreten, dann sollte man das Medikament auch wieder beenden. Alzheimer-Patienten erleben sich oft ja selbst gar nicht als krank. Es gibt trotzdem eine ganze Reihe von Therapien und Möglichkeiten, ihre Lebensqualität zu verbessern, sie zu aktivieren auch. Was ist da als erstes zu nennen, Herr Ahl? Das hängt auch ein bisschen eben vom Stadium ab, nicht? Also am Anfang in den leichteren Stadien, einfach um sie zu begleiten, eben das, die Krankheitsverarbeitung. Je weiter das fortschreitet, desto mehr geht man dazu über, eine sogenannte kognitive Stimulationstherapie zu machen. Das ist eine Kombination aus verschiedenen Bauteilen, wo man natürlich auch gewisse Neigungen des Patienten berücksichtigen sollte. Dazu gehört Ergotherapie, da gehört zu Physiotherapie, Kochen, Musizieren. Da sind also viele Dinge, das hängt auch ein bisschen davon ab, was eine ambulante Einrichtung auch in der Lage ist, anzubieten. Frau Jaster, solche Erfolgserlebnisse, vielleicht selber etwas schaffen, mit den Händen etwas machen, das tut gesunden Menschen gut und natürlich auch Menschen, die an Demenz erkrankt sind. Welche Möglichkeiten, welche Formen gibt es da? Dazu gehört zum Beispiel eben auch das Musizieren, das Singen, aber auch kunsttherapeutische Angebote. Und es ist beeindruckend zu sehen, was demenzerkrankte Menschen auch im fortgeschrittenen Stadium zum Beispiel für tolle Skulpturen oder für tolle Bilder schaffen können. Und diese Erfolgserlebnisse sind unendlich wichtig. Man muss immer sich vor Augen führen, dass mit der Diagnose Demenzerkrankung jemand ja nicht gleich alle Fähigkeiten verloren hat, sondern ganz viele Fähigkeiten auch noch erhalten bleiben. Wir versuchen immer so ein bisschen deutlich zu machen, dass so wie wir normalerweise immer mehr Dinge dazulernen und mehr Kompetenzen erwerben, diese Kompetenzen im Krankheitsverlauf rückläufig sind. Das heißt aber nicht, dass jemand ab Diagnosestellung gleich gar nichts mehr kann, sondern es entwickelt sich einfach rückwärts. Und alle Fähigkeiten und Kompetenzen, die noch erhalten sind, sollte man unbedingt zulassen, fördern und daraus auch viele Erfolgserlebnisse bekommen und sich darüber freuen, was alles noch möglich ist. Kann es auch sein, dass vielleicht eine Eigenschaft, eine Fähigkeit, die in meinem Leben gar nicht so eine Rolle gespielt hat, die ich aber habe, dann eher zutage tritt? Ja, manchmal, wenn dann die Zwänge des Alltags wegfallen, kann man sich eher den kreativen Möglichkeiten widmen. Und da gibt es ganz, ganz tolle Ergebnisse. Und wenn man die dann auch feiert und würdigt oder zum Beispiel Werke mal in einer Ausstellung ausstellt, dann kennt das Strahlen kaum Grenzen. Ja, das ist eine ganz neue, eine andere Lebensqualität. Trotzdem ist es natürlich für die Angehörigen oft schwer mitzuerleben, wie der vertraute Mensch ja sich immer mehr verändert. Das ist auch ein Stück weit Abschied auf Raten. Und so eine Pflege rund um die Uhr zehrt an den Kräften der pflegenden Angehörigen. Eine Tagespflege kann Betroffene und Angehörige entlasten. O Tagespflege mein, wann werden wir wieder zusammen sein? Am Montag. 16 Frauen und Männer zwischen 60 und 95 sitzen im Stuhlkreis, Demenzkranke neben Nicht-Demenzkranken. Sie singen voller Elan ihr Lied, das sie selbst getextet haben. Musik mögen sie alle gern in der Tagespflege Haus Sonnenberg des Deutschen Roten Kreuzes in Salzgitter. Aber das Angebot umfasst noch viel mehr. Basteln, Gymnastik, Herbstspaziergänge, Kochen, Backen, Zeitung vorlesen oder Stadt-Land-Fluss spielen. A. Das A. Und was suchen Sie sich aus? Tiere. Tiere mit A. Affe. Angora, Kaninchen. Adler. Dank des guten Personalschlüssels kann auf die Bedürfnisse der Tagesgäste, wie die Besucher hier genannt werden, individuell eingegangen werden. Bei den Demenzkranken kommt das gut an. Hier können wir viel machen, wir können viel basteln. Man kann auch mal albern sein, das muss man auch sagen, das gehört auch mit dazu. Und wenn nicht, man kann ja weglaufen und wiederkommen. Es ist eigentlich ganz unterhaltsam. Und wenn ich helfen kann und Leute interessieren kann, dann versuche ich mich zu engagieren. Wir machen dann, denken uns gewisse Spielchen aus und sowas und dann vor allen Dingen Unterhaltung ist ja wichtig, nicht? Dass man mit den Leuten da eine Vertrauensbasis aufbaut. Vertrauen in die Tagespflege müssen aber auch die Angehörigen erst aufbauen. Viele hadern mit sich, haben ein schlechtes Gewissen. So wie Elsbeth Steininger. Ich habe immer gedacht, ich schiebe ihn ab. Trotz der seelisch und körperlich belastenden Situation kümmerte sich die heute 80-Jährige jahrelang rund um die Uhr um ihren demenzkranken Ehemann und ging dabei an ihre eigenen Grenzen. Ihre Tochter organisierte schlussendlich den Platz in der Tagespflege. 3 Tage in der Woche wird ihr Mann nun außer Haus betreut und Elsbeth Steininger hat einmal Luft zum Durchatmen. Ich ruhe mich aus oder ich gehe in den Garten. Die Arbeit im Garten ist schon eine Abwechslung, ne? Und die muss ja gemacht werden. Und dann gehe ich mal zur Nachbarin, dann essen wir ein Eis. Für mich ist es gut. Ich kann mal ohne ihn immer zu gucken, was macht er und so, ne? Das ist für mich sehr gut. Und hier wird er sehr gut betreut. 40 Euro aufwärts kostet ein Betreuungsplatz pro Tag, je nach Schwere der Erkrankung. Dazu kommen Kosten für die Unterkunft, Verpflegung und gegebenenfalls die Fahrtkosten, erklärt Mandy Schimon, Pflegedienstleiterin im Haus Sonnenberg. Die Kosten für den Aufenthalt hier und die Fahrtkosten werden in Höhe des Pflegegrades von der Pflegekasse übernommen in Höhe der teilstationären Leistungen und Unterkunft und Verpflegung kann vom Entlastungsbetrag bezahlt werden, wenn die Gäste keinen Pflegedienst in Anspruch nehmen, der Betreuungsleistungen oder sowas anbietet. Wenn Leute mehrmals kommen, kann es sein, je nachdem wie hoch der Pflegegrad ist, dass eine Zuzahlung geleistet werden muss. Aber dank der Gesetzesänderung können eigentlich fast alle herkommen, ohne die Kosten komplett selber zu tragen. Elsbeth Steininger ist froh, dass es die Tagespflege gibt. Mit deren Hilfe ist sie ihrem Ziel, ihren Mann so lange wie es geht zu Hause zu behalten, einen großen Schritt näher gekommen. Während sie sich schon auf den nächsten Kegeltreff freut, wird im Haus Sonnenberg weiter fröhlich gesungen. Und Tagespflegemein, wann werden wir wieder zusammen sein? Am Freitag. Beate Ohlich aus unserem Studio Braunschweig berichtete über die Tagespflege. Ja, Herr Doktor, also eine Tagespflege kann Angehörige ungemein entlasten und auch für den Kranken eine ganz tolle Möglichkeit sein. Welche Betreuungsmöglichkeiten gibt es generell, wenn es zu Hause mal nicht mehr geht? Das Pflegeheim ist ja da wahrscheinlich als erstes zu nennen. Die Tagespflegen sind ja tatsächlich nur an den meisten Wochentagen von morgens bis abends und danach wird es dann schon schwierig. Es gibt also bei uns in der Gegend keine speziellen Nachteinrichtungen und es gibt 24-Stunden-Pflegekräfte, die man sich nach Hause holen kann, die dann sich abwechseln und den Menschen mitbetreuen können. Also das ist auch möglich, sich Hilfe ins Haus zu holen. Da das Geeignete zu finden, Frau Jaster, und auch die Finanzierung zu klären, wer übernimmt die Pflegekosten, da muss ich mich natürlich informieren, wer kann mir da helfen? Also es gibt verschiedene Möglichkeiten, sich zu informieren. Die erste Möglichkeit ist natürlich, sich erstmal direkt an die Pflegekasse zu wenden. Die Pflegekassen sind dazu verpflichtet, darüber Auskünfte zu geben und machen das in der Regel auch relativ solide und gut. Darüber hinaus gibt es noch eine Broschüre des Bundesministeriums für Gesundheit, die heißt Alle Leistungen zum Nachschlagen und ist auch auf der Homepage des Bundesgesundheitsministeriums abrufbar. Beraten können natürlich auch die Alzheimer-Gesellschaften. Welches die nächste Alzheimer-Gesellschaft in der Region ist, in der man lebt, kann man auf der Seite der Deutschen Alzheimer-Gesellschaft gut herausfinden oder in den örtlichen Telefonbüchern. Und es gibt in vielen Regionen auch Pflegestützpunkte und die Pflegestützpunkte können auch beraten und können auch Hinweise geben, wo man Informationen findet. Sie hören die Visite bei NDR1 Niedersachsen und wenn Sie sich für Themen rund um Gesundheit interessieren, schauen Sie doch auch mal bei unseren Kollegen von der NDR Fernsehvisite rein. Ein Thema dort am nächsten Dienstag ist die Heilung von Prostatakrebs durch Bestrahlung. Die hat nämlich oft weniger Nebenwirkungen als eine Operation. Doch zurück zu unserem wichtigen Thema Demenz und Alzheimer. Die Heilung von Alzheimer ist leider noch Zukunftsmusik. Morgen ist Welt-Alzheimer-Tag, Herr Dr. Ahl. Wann können Betroffene und Angehörige denn auf einen Durchbruch hoffen? Oh je, das ist eine sehr schwierige Frage, wann es da einen Durchbruch geben könnte. Es gibt ja durchaus vielversprechende Ansätze, die sich auf dieses sogenannte Beta-Amyloid, was sich anlagert im Gehirn, fokussiert oder das Tau-Protein, das quasi zu beseitigen im Gehirn. Das ist auch tatsächlich gelungen. Das Dumme war nur, dass die Menschen, bei denen das gelungen ist, in ihrer Gedächtnis- und Orientierungsleistung überhaupt nicht besser geworden sind. Auch das Verhalten hatte sich nicht wesentlich geändert. Wir kommen also wahrscheinlich ein bisschen zu spät mit dieser Art Therapie. Was sind denn, wenn Sie auf die Forschung schauen, gesicherte Erkenntnisse und was sind Knackpunkte, die sozusagen noch fehlen als Bausteine im Puzzle? Ich denke, gesichert ist schon die Pathophysiologie, wie wir das nennen. Also die Entstehung ist relativ klar umrissen. Sie beginnt nur in einem Alter, wo kein Mensch jemals Symptome aufweist. Also 20, 30, 40 Jahren kann es also losgehen, dass diese Veränderungen da sind, also bei einer Vielzahl von Menschen, bei wahrscheinlich sogar fast allen. Und wir wissen nicht, welcher Zeitpunkt ist eigentlich günstig, darauf einzuwirken. Es ist ja auch eine ethische Frage, würde man jemanden behandeln, der überhaupt keine Symptome hat, aber nachweislich vermehrt diese Eiweißablagerung im Gehirn aufweist. Das kann man mittels Bildgebung heutzutage darstellen. Also Szenario, 40- oder 50-jähriger Mann, der sich untersuchen lässt, keine Symptome hat, es wird festgestellt, soll er sich behandeln lassen und wer trägt die Kosten für so eine durchaus teure Behandlung? Sehr, sehr schwere Fragen. Also wirksame Medikamente, die Alzheimer und Demenz verhindern, sind noch in ferner Zukunft. Ja, das muss man leider im Moment so sagen. Frau Jaster, wir haben viel über den Umgang mit Demenzkranken, der im Alltag sehr, sehr schwierig, aber auch bereichernd sein kann, gesprochen. Es gibt ja keine allgemeingültigen Rezepte, haben Sie gesagt. Man muss es im Einzelfall auch individuell auf den Menschen natürlich zuschneiden. Wenn Sie aus Ihrer Praxis sprechen, gibt es auch spezielle Momente, in denen Sie sagen, da habe ich was gelernt von einem Menschen, der sich verändert, der vielleicht auch ganz andere bereichernde Eigenschaften zeigt, die ich vorher so nicht kannte? Ja, es gibt, denke ich, viele Dinge. Also wir können natürlich von Demenzerkrankten an manchen Stellen lernen, uns auch nicht mehr ganz so wichtig zu nehmen oder den Alltag, der uns manchmal stresst, auch zu relativieren. Und viele kleine Momente, die wir mit Demenzerkrankten erleben, sind auch Momente, wo es sehr auf unsere Interpretation der Situation ankommt. Also ich erinnere mich zum Beispiel an eine Angehörige, die mal erzählt hat, dass sie nach 60 Ehejahren ihren demenzerkrankten Mann täglich im Pflegeheim besucht hat. Und sie war sehr, sehr, sehr geknickt darüber, dass er sie überhaupt nicht mehr erkannt hat und dass er ihr jedes Mal, wenn sie das Heim verlassen hat, einen Heiratsantrag gemacht hat. Das war ganz schrecklich für sie, weil sie sagte, wir sind schon so lange verheiratet und er erkennt mich einfach nicht mehr. Und die Unterstützung der Gruppe hat ihr einen etwas anderen Blickwinkel auf dieses Ereignis gegeben. Die Gruppe hat gesagt, Mensch, das ist doch toll, dass der dir immer noch einen Heiratsantrag macht. Das heißt, du bist auch, obwohl du inzwischen selber eine alte Frau bist, für ihn immer noch eine so attraktive und begehrenswerte Frau, dass er es für wichtig empfindet, dir täglich zu sagen, dass du die Frau bist, mit der er das Leben verbringen möchte. Und unter diesem Perspektivenwechsel konnte sie das, was zunächst nur bedrückend für sie war, ganz anders für sich interpretieren und hat gesagt, das ist eigentlich ein Geschenk, dass der mich immer noch so toll findet. Und manchmal hilft es auch, diese etwas andere Perspektive einzunehmen. Und da brauchen Angehörige einfach auch ganz viel Unterstützung, um nicht nur die negativen Seiten zu sehen, sondern die Glücksmomente zu sehen. Und da ist sicherlich auch noch mal ganz wichtig, dass wir wissen, dass viele Demenzerkrankte schöne Stimmung und positive Momente, dass die viel länger bei denen nachschwingen und die Stimmung verbessern und dass kleine Streitmomente schneller vergessen werden. Das weiß man noch nicht, warum das so ist. Das ist aber eigentlich ein ganz besonderes Geschenk, das wir dann auch gemeinsam genießen dürfen. Glück empfinden, Zuneigung empfinden, lieben, das können ja Demenzkranke, Herr Dr. Ahl, genauso wie Gesunde. Ja, das kann man alltäglich auch auf den Stationen beobachten, durchaus mit wechselnden Partnern. Also man trifft sich quasi auf der Station, hält einen Klönschnack, findet sich attraktiv und geht dann händchenhaltend über die Station weiter. Manchmal ist der eine der Meinung, das ist doch meine Frau oder mein Mann. Wenn die Angehörigen dann auf Station kommen, kann das tatsächlich auch etwas Animositäten geben. Aber für den Moment ist das absolut nett anzuschauen, und weil die sich in dem Moment auch gut und wohl fühlen. Auch diese Momente aus der Vergangenheit wie Musik oder eine bestimmte Stimmung, dazu werden ja diese Snuselräume, die wir aus den Niederlanden kennen, zum Teil auch auf Stationen eingerichtet. Die sind dann mit Möbeln etwa aus den 50er Jahren und einem Interieur vielleicht auch, das Erinnerungen weckt. Was kann das bewirken? Also Erinnerungen zu wecken ist, denke ich mal, schon auch ganz wichtig, in die Biografie einzusteigen. Die Snuselräume sind noch mal ein bisschen was anderes und sollen vor allen Dingen Menschen, die schon schwerer erkrankt sind, stimulieren durch Geräusche, Musik, Stimmen oder auch Fühlen, also Sinne, die quasi noch vorhanden sind. Bei den Erinnerungen versuchen wir noch über Bilder und auch Gespräch oder Musik eben schöne Momente hervorzurufen. Und die sind dann immer wieder auch sogar reproduzierbar. Das hängt immer ein bisschen von der Biografie des Menschen natürlich auch ab. Es gibt ja auch nicht immer schöne Momente im Leben. Und das ist manchmal auch so, dass eben solche Patienten die schlimmen Phasen nochmal durchleben. Frau Jaster, die Phasen zu durchleben im Alltag mit einem Demenzkranken, wenn es vielleicht sogar der Partner oder die Partnerin ist, das verlangt den Angehörigen, den Menschen im Umfeld vieles ab. Trotzdem möchte ich ja den Menschen so lang wie möglich bei mir behalten. Aber es ist auch wichtig, auf die eigenen Kräfte zu achten. Ja, unbedingt. Das ist fast das A und O in der Betreuung Demenzerkrankter, dass die pflegenden Angehörigen sehr gute Sorge für sich selber tragen. Und dazu gehört eben unbedingt, dass sie sich selber entlasten Beratungs- und Unterstützungsangebote holen und dass sie an manchen Stellen auch mal loslassen können. Sie müssen nicht alles alleine machen. Man weiß nie, wie lang so ein Krankheitsverlauf ist, möglicherweise über viele Jahre. Und in diesen Jahren nützt es auch den Erkrankten nichts, wenn dann die pflegenden Angehörigen irgendwann zusammenbrechen. Und ganz wichtiger Schritt, um Demenzkranke auch langfristig gut versorgen zu können, ist, dass Angehörige sich selber Unterstützung holen, damit sie nicht selbst erkranken und möglicherweise auch, um von eigenen Gewissensbissen entlastet zu werden. Also wenn sich zum Beispiel im weiteren Krankheitsverlauf herausstellt, dass eine stationäre Pflege erforderlich ist, also der Mensch möglicherweise in eine Demenz-WG, in eine Hausgemeinschaft oder in ein Pflegeheim ziehen muss, weil die Versorgung zu Hause nicht mehr klappt, dass die Angehörigen dann auch nicht mit schlechtem Gewissen belastet sind, sondern auch Wege finden, das für sich auch gut auszuhalten und nicht daran selbst erkranken. Manchmal kann ja auch Loslassen auch ein bisschen das Befreien einer Fessel für den Erkrankten sein, kann ich mir vorstellen. Ja. Denn ewig diese belastete Situation zu haben, ist dann für beide nicht gut. Das war sie auch schon wieder, die Visite heute zum Thema Leben mit Alzheimer und Demenz. Vielen herzlichen Dank an meine Gäste Birgit Jaster und Dr. Björn Ahl. Hier geht's jetzt gleich weiter mit Aktuell und danach hören Sie die Sendung Traumhaft. Ich wünsche noch einen schönen Abend. Am Mikrofon war Melanie Tietges. Ich sage Tschüss.